Die Fantasien des Herrn Röpke. Herr Röpke wacht auf und sieht auf die Uhr. Mein Gott, schon so spät. Er springt aus dem Bett, geht kurz ins Bad und zieht sich schnell an. Anzug, Krawatte, wie immer. Freitag, wenigstens fast Wochenende. Nur noch ein Tag. Aber was für einer. Vormittags die Besprechung mit dem Chef. Nachmittags der Vortrag über Globalisierung als Marktchance. Obligatorische Fortbildung für alle leitenden Angestellten. Ja, toll. Schnell noch ein Kaffee und ein Blick in die Zeitung. Sport, Verschiedenes, das Fernsehprogramm. Auf der Treppe die alte Nachbarin. Tag, Frau Schmitz. Tag, Herr Röpke. Draußen regnet es. An der Haltestelle muss er über 10 Minuten warten, bis der Bus endlich kommt. Linie 35. Er steigt ein. Eine Bank ist noch frei. Wenigstens ein Sitzplatz. Was für ein Leben, denkt er. Raus und rein, rauf und runter, hin und her. Er setzt sich. Links die Mappe, rechts der Regenschirm. Er ist noch müde. Er schließt die Augen. Öffnet sie wieder. Auf. Zu, auf, zu. Plötzlich sitzt er am Meer. Genauer gesagt, er liegt an einem Swimmingpool über dem Meer. Was für ein Panorama. Der endlose Strand, Palmen, der Horizont zwischen dem dunkelblauen Meer und dem hellblauen Himmel, die strahlende Sonne. Ein neuer Tag. Ein Tag voll neuer Möglichkeiten. Er liegt in einem weißen Liegestuhl, links ein Fruchtcocktail, rechts eine Flasche Sonnencreme, Schutzfaktor 35. Er dreht sich um. Um den hellblauen Swimmingpool noch mehr weiße Sonnenstühle mit braun gebrannten Gästen. Kellner in weißen Jacketts. Hinter der Bar das Hotel Sun Beach Tropical. Jedes Zimmer mit Balkon, alle mit Meerblick. Meerblick, die warme Sonne auf seinem Gesicht. Langsam schließt er wieder die Augen.